Worte gibt es viele und die Magazine hier sind groß. Doch unsere Welt der Worte scheint bedeutungsvoll bedeutungslos. Einige sind reich, andere arm, für uns ist das normal. Und die, die in Kriegen sterben, sind eine weit entfernte Zahl. Das Karussell dreht viel zu schnell, einen gesterben und anderen wird kalt. Und trotzdem steigt dir keiner aus, denn schließlich haben wir dafür bezahlt. Wie konnte das passieren, fragen wir uns, und keiner weiß warum. Und wie große Pokale stehen wir ahnungslos herum. Und das Hinterfragen macht uns Angst. Für das Gute daran sind wir manchmal blind. Wir haben Sehnsucht nach den großen Gefühlen, die an- und auszuschalten sind. Wir haben Angst, dass wir fallen. Wir wollen lieber bleiben, wo wir sind. Wir haben Sehnsucht nach den großen Gefühlen, die an- und auszuschalten sind. Schönheit ist eine Kampfkunst, die man hier gegen sich benutzt. Die Körper sind abgemagert, durchtrainiert und blank geputzt. Und wir machen uns selbst zu Leergut, trinken uns gegenseitig aus. Und am Ende des Abends nehmen sich die Körper mit nach Haus und die Zärtlichkeit wird aufgezogen wie eine Spieluhr mit dem immer gleichen Lied. Alle bewegen sich im Takt und alle kennen die Musik und fühlen sich dabei voll, wie wenn man ohne Hunger frisst. Und wir lutschen andauernd Zucker, damit man das Salz der Tränen vergisst. Und unsere Tiefe macht uns Angst. Für das Gute daran sind wir manchmal blind. Wir haben Sehnsucht nach den großen Gefühlen, die an- und auszuschalten sind. Wir haben Angst, dass wir fallen. Wir wollen lieber bleiben, wo wir sind. Wir haben Sehnsucht nach den großen Gefühlen, die an- und auszuschalten sind. Die Woche hat 5 Tage, die uns nicht gehören. 2/3 unseres Lebens leben wir gar nicht gern. Die Freiheit steht im Kalender und hat dort meistens viel zu wenig Platz. Sie quetscht sich in die Zeilen, nehmen einen anderen Datensatz. Der Alltag ist eine Blume, die täglich weckt und niemals stirbt. Man zählt die Stunden und die Narben, während man langsam älter wird, wie den Tauben, die in den Drähten hocken. Fällt uns das Fliegen schwer? Wir geben uns mit so wenig zufrieden, obwohl so viel möglich wäre. Und unsere Sehnsucht macht uns Angst. Für das Gute daran sind wir manchmal blind. Wir haben Sehnsucht nach den großen Gefühlen, die an- und auszuschalten sind. Wir haben Angst, dass wir fallen. Wir wollen lieber bleiben, wo wir sind.